Herzlich willkommen zu Politik für Anfänger. Ich bin Ugaran Lena und moderiere diesen Podcast. Dies ist die Nullnummer, also die Folge vor der Sendung. Ich möchte euch gerne erst einmal vorstellen, was Politik für Anfänger sein soll und wird und was meine Ziele sind. Politik für Anfänger ist ein Bildungspodcast, der noch politisch unerfahrene, aber interessierte Menschen ansprechen soll. Dabei möchte ich besonders politisch engagierte Menschen, Vorsitzende von politischen Organisationen und Amtsträger interviewen. Das Thema soll eins der Hauptarbeitsbereiche des Interviewten sein. Mein Ziel ist es, die Hörer über politische Arbeit zu informieren und dafür neugierig zu machen. Sie sollen lernen, wie Politik und politische Arbeit funktioniert, aber auch, was man tun muss, um sich selber in das politische Geschehen einzubringen und somit die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie mit eigenen Händen zu stützen. Ich hoffe, ich konnte euch neugierig machen auf meinen neuen Podcast und danke euch für eure Aufmerksamkeit.